Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Das wird wieder ein Video für die Playlist Mauerläufer, Literatur und so weiter und so fort. Mein Name ist Oliver Gassner und heute habe ich hier die Katja Neuser zu Gast und es gibt wieder Gedichte. Und wie immer in dieser Reihe fangen wir damit an, dass Katja die Gedichte liest und eine Premiere. Katja hatte mir gerade die Attacke angekündigt. Und ich bin nicht, also ich habe die Texte gelesen, aber viel, viel vorbereiteter bin ich nicht. Wir hatten ja in früheren Videos und Podcasts diskutiert, ob jemand die Gedichte ein- oder zweimal liest. Und Katja hatte die Idee, dass sie den Text einmal liest und dann ich direkt danach. Das probieren wir jetzt mal. Katja, bitte. Ja, mein erstes Gedicht. Hallo zusammen erstmal und auch noch nachträglich alles Gute zum neuen Jahr. Wir haben ja Genau, jetzt wann 1. immer ihr das Januar. hört, wann immer ihr das hört, es gilt immer für das aktuelle neue Und Jahr. damit ihr im neuen Jahr nicht langweilig lebt, könnt ihr ja auch den Mauerläufer, aus dem ich jetzt das erste Gedicht lese, euch mal zu Gemüte führen. Das macht wirklich Spaß, den zu lesen und anzuschauen. Dann findet ihr auf der Seite 281 ein Gedicht von mir, das ich jetzt lese. Es heißt Sturm. Im Sturm stehen und die Haare fliegen lassen im Wind, wenn die Gischtfische springen im brodelnden See. Im Sturm stehen und den Staub ziehen lassen im Wind, wenn Häuser aus Stein stürzen in der tosenden Umarmung des Frühlings. Im Sturm stehen und dem Umbruch standhalten. Das Gedicht ist aus der Reihe Seesturm und ich fange im Anschluss mit einem weiteren Seesturmgedicht an. Das ist seinerzeit im Bodensee-Literaturkalender veröffentlicht Jetzt worden. muss ich dich kurz unterbrechen, weil ich habe jetzt gerade festgestellt, du hast an dem Text was hinzugefügt, aber ich lese die Variante, die du mir per Mail geschickt hast, dann nachher. Ja, okay. Seesturm. Im Sturm hat der See sein bleiblaues Auge unter sprühender Gischt verschlossen vor dem Blitzgewitter aus dunklen Wolken und sich eingehüllt in weißen Nebel aus Sprühregen und kabbeliger Haut, als sich die Bäume dem brausenden Wind beugten, bis der Himmel aufriss nach den letzten Zuckungen des Gewittersturms. Und der reingewaschene See uns mit spiegelblauem Auge anstrahlte. Das waren jetzt die zwei Gedichte aus dem Zyklus Seesturm. Und als drittes Gedicht habe ich das letzte Gedicht aus meinem Gedichtband Der Gesang der Nacht rausgesucht. Hier ist es. Das habe ich mal für Freunde vor vielen Jahren veröffentlicht. Und das Gedicht heißt Glückssymbole. Glückssymbole. Es geht, wie es geht, und es sein wird, wie es sein wird, und es gut ist, wie es ist. Dann ist das Einfache, das so schwer zu machen ist, geglückt. Und wenn es nicht so geht und nicht so sein wird und nicht gut ist, dann spüren wir im Fehlen des Glücks, das so schwer zu fassen ist, rückblickend auf dem Weg des Scheiterns die Wegmarken, an denen das Glück gerastet hat bei seinem langen Lauf hinter uns her. Und wenn wir an den Wegmarken die Glückssymbole sehen und wenn es geht, wie es geht und es sein wird, wie es sein wird und es gut ist, wie es ist, dann ist im Glück das Einfache, das so schwer zu machen ist, mit uns geglückt. Soweit die vorbereiteten Gedichte. Und jetzt geht es so weiter wieder, Olli, wie Genau, sich's also ergibt. jetzt nochmal von mir mal schauen. Also, Sturm. Im Sturm stehen und die Haare fliegen lassen im Wind. Wenn die Gischtfische springen im brodelnden See. Im Sturm stehen und den Staub ziehen lassen im Wind. Wenn Häuser aus Stein stürzen in der tosenden Umarmung. Im Sturm stehen und dem Umbruch standhalten. Seesturm. Im Sturm hat der See sein bleiblaues Auge unter sprühender Gischt verschlossen vor dem Blitzlichtgewitter aus dunklen Wolken und sich eingehüllt in weißen Nebel aus Sprühregen und kabbeliger Haut, als sich die Bäume dem brausenden Wind beugten, bis der Himmel aufriss nach den letzten Zuckungen des Gewittersturms und der reingewaschene See uns mit spiegelblauem Auge anstrahlte. Glückssymbole. Wenn es geht, wie es geht, und es sein wird, wie es sein wird, und es gut ist, wie es ist, dann ist das Einfache, das so schwer zu machen ist, geglückt. Und wenn es nicht so geht und nicht so sein wird und nicht gut ist, dann spüren wir das Fehlen des Glücks, das so schwer zu fassen ist, rückblickend auf dem Weg des Scheiterns, die Wegmarken, an denen das Glück gerastet hat. Bei seinem Lauf hinter uns her, Entschuldigung, bei seinem langen Lauf hinter uns her. Und wenn wir an den Wegmarken die Glückssymbole sehen, und wenn es geht, wie es geht, und es sein wird, wie es sein wird, und es gut ist, wie es ist, dann ist dem Glück das Einfache, das so schwer zu machen ist, mit uns geglückt. So, ich habe gerade versehentlich aus irgendeinem behämmerten Grund die falsche Taste gedrückt. Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn man den Text gerade gehört hat, ihn dann, also das ist ja wie Coverversion, kam mir das jetzt gerade vor. Also, als man den Text gerade gehört hat und natürlich auch noch von der Autorin gehört hat, sich dann irgendwie so in einen anderen Modus zu versetzen und zu gucken, was man aus dem Text sonst noch so rausholen kann. Ich glaube, du Ja, hast ich zum finde. Beispiel bei dem dritten Gedicht, lass uns da mal, wie liest du die letzte Zeile? Du liest, dann ist dem Glück das Einfache, das so schwer zu machen ist, mit uns Mit geglückt. uns geglückt. Ah, Mit du, uns genau, und geglückt. ich habe mit, nee, wie habe ich Hast du betont? genauso gelesen? Hat mich Ich habe gefreut. nämlich noch überlegt, und das habe ich aber so schnell nicht hingekriegt. Ich habe nämlich überlegt, man könnte auch sagen, also betonen, dann ist dem Glück das Einfache, das so schwer zu machen ist, mit uns geglückt. Ja, kann man auch. Ja, also Das dann ist ja würde der Grund, warum ich mich so gefreut habe, wie du es gelesen hast, weil es eigentlich deutlich macht, dass die Gedichte was ganz anderes sind, als was der Autor sich dabei gedacht hat. Weil die Leser, wenn ich höre meine Gedichte immer neu, wenn ein anderer das liest. ja. Ich finde das wunderschön, wenn andere meine Gedichte lesen, weil Gedichte müssen im Gespräch eigentlich leben. Und das ist Ja. nur möglich, wenn jeder seinen Ton dafür findet und was er versteht, dann auch sagt. Und sonst hört sich so ein Gedicht so geleiert an. Weißt Ja. du, wenn du dich nicht traust, Ja. dich zu entscheiden, ob du sagst, dann ist dem Glück das Einfache, das so schwer zu machen ist, mit uns geglückt oder mit uns geglückt. Wenn du dann einfach sagst, dann ist dem Glück das Einfache, das so schwer zu machen ist, mit uns geglückt, zack, dann ist das Gedicht tot. Weißt du, Ja. was ich meine? Ja. Oder Deshalb, klar, wenn man geglückt betont, ne? Also einfach ja, nur deshalb, für uns geglückt. deshalb möchte ich eigentlich den Leuten Mut machen, die Gedichte selbst zu lesen und zu sagen, das ist ein Text. Kann ich mir den selber vorsagen? Kann ich den selber sagen? Und wie sage ich diesen Text? Weil das gehört zum Verstehen dazu. Und da finde ich toll, wenn das ein anderer einfach sich zu eigen macht, in seiner Sprache, in seiner Art ausdrückt. Und da, das ist dann immer wieder so ein Rückgeschenk für mich, das zu hören. Ich überlege jetzt gerade, ob man das nicht zum Prinzip machen könnte, ja, dass man sagt, Ja. okay, ich stelle mein Lyrikband vor, aber ihr müsst alle die Gedichte lesen, Ja, ja. das habe ich mir schon überlegt, das würde ich gerne mal mit dir machen, eine Lesung, wo das einfach ins Publikum geht, weil das habe ich schon mal probiert. Und das hat aber nicht ganz funktioniert, weil die Leute nicht den Mut haben, das zu machen. Und ich glaube, das muss man mit einer Moderation machen, wie eine Diskussion mit einem. Es gibt ja so ein Format. Hier hat der Professor von Osten mit dem Martin Walser zum Beispiel im Augustinum so ein Format gehabt. Da hat der Osten den Walser befragt. Da hat er so ein aphoristisches Buch, haben sie diskutiert. Und dann hat der Walser praktisch dem Osten die Fragen beantwortet, wie sie auch aus dem Publikum wahrscheinlich zum Teil gekommen wären. Und das hat dann eine Fragerunde auch anregen können, ne? Also das Format gibt es eigentlich, dass man in einem Dialog über Lyrik und im Dialog über zitierte Lyrik anfängt und dann das Publikum einbezieht. Weil wenn ich da alleine vorne sitze und sage, will nicht mal jemand mein Gedicht lesen, ich habe es in der Gunsoborg hingekriegt, da haben das Leute gemacht, das war total schön. Ja, ich überlege, da müssen wir mal off the record sozusagen, während die Kamera nicht läuft, müssen wir da mal überlegen, wie man das machen könnte. Ich habe gerade schon so eine Idee. Es gibt manchmal das, wenn so, es gibt ja so Speaker, ja, die so auf großen Ja. Bühnen, da, wo 10.000 Leute rumstehen, irgendwie ein Zeug. Und manchmal, ich habe das auch schon einmal erlebt, da sagt, greifen Sie jetzt mal unter Ihren Stuhl und da haben Sie dann ein Theraband und dann musste man ein paar Übungen machen oder so. Ja. Dass man sagt, so, jetzt greifen Sie mal unter Ihren Stuhl, da ist da hängt ein Blatt, ja, und da ist ein Gedicht drauf, was Sie lesen. Und keine Ahnung, es kann natürlich auch total schief gehen, ja, dass die Leute das dann in der Tat entweder runterleiern oder ja, ich weiß gar Ja, nicht. da, weißt du, ich möchte so gerne diese Lesungen, Attitüden, die man manchmal beobachten kann. Der Hermann Hesse hat darüber eine kleine Geschichte mal geschrieben. Als er eine Lesung hatte, da hat er klassisch das Bildungsbürgertum so ein bisschen auf den Arm genommen. Mir fällt jetzt ein Gedanke ein, der auch ein bisschen was über meine Prägung sagt. Ich bin ja von Haus aus Physikerin und Wissenschaftlerin. Wissenschaftspublizistin. Und da redet man eigentlich locker über Sachen und nicht literarisch über die Formel von Einstein E gleich MC Quadrat, E gleich MC Quadrat, weißt du, ohne Pathos. Und wenn du die Formel falsch schreibst an die Tafel, kommt ein Kollege und sagt, du hör mal, du hast hier ein Minuszeichen falsch oder so. Ja, man strickt dann gemeinsam am Strumpf. Und das finde ich, also diese Sachbezogenheit in der Physiker-Community, die ist einerseits naiv und blauäugig, weil die ja nicht philosophisch reflektieren oder literarisch neu schaffen, aber die hat was Unprätentiöses, was ich sehr mag. Und deshalb Aber möchte vielleicht ich kannst du mir das eigentlich, erklären. dass. Du hast ja hier in deinem Gedichtband auch einen ganzen Block. Also du hast Heidelberg-Gedichte, du hast, was sind Seegedichte, Ja. oder? Heidelberg, Moment, Moment, Moment, muss ich da mal gucken. Also wir haben Heidelberger Gedichte, politische Gedichte, philosophische Gedichte und Liebesgedichte. Das heißt, du hast offenbar neben dem Physikalischen noch einen Hang zum Philosophischen. Jetzt kannst du mir vielleicht erklären, warum nicht wenige Physiker, vor allem so die ganzen Kosmologen und so weiter oder auch die Quantenphysiker und so, die haben ja scheinbar dann so eine Art Tendenz, vom Physikalischen sich dann irgendwann dem Philosophischen zu widmen. Lässt sich das, ist das jetzt einfach, weil die Physik irgendwann an ihre Grenzen kommt oder weil sie sozusagen die Metaphysik keine Ahnung, qua Struktur irgendwie einschließen muss? Oder woran liegt es? Oder ist das einfach Zufall? Ist das nur ein Eindruck von mir? Also es gibt zwei Arten von Physikern. Die einen sind die wirklich Physik verstehen wollen und immer darüber staunen. Die Theoretiker zum Beispiel staunen immer darüber, warum ein mathematisches Modell tatsächlich eine gute Beschreibung für experimentelle Beobachtungen sind. Also warum eine mathematische Spekulation, wenn du so willst, eine Science Fiction, tatsächlich dann erfahrbar ist in einem Experiment. Dass also die Welt so tut, wie man sich das im physikalischen Modell vorstellt. Es gibt auch Beispiele, dass Literatur Dinge beschrieben hat, die dann später tatsächlich passiert sind. Nicht nur in der Science Fiction. Zum Beispiel. Und insofern gibt es, bringt es was, wenn man sich mit den Vorstellungen, mit den Begriffen der Physik auseinandersetzt und nicht nur mit den Formeln. Das gibt Physiker, die sich dann nur damit beschäftigen, was sagen die Formeln wirklich, als Didaktiker, als Erkenntnistheoretiker. Und dann gibt es die Physiker, die nach der Pensionierung keine Experimente mehr machen können, weil sie ihren Job nicht mehr haben, ihre Aufgabe nicht mehr machen können und die dann zur Philosophie gehen und sagen, ich habe jetzt doch mitgekriegt, wie man den Begriff des Quantums in der Quantenmechanik vermeiden kann oder wie man Perpetuum immobile doch bauen kann und lauter so ein Zeug. Ich habe jetzt gerade vorhin, Den Unterschied. bin ich auf Bitte? irgendeinem, ich weiß nicht, ob der Wissenschaftler ist, ich bin da kürzlich jetzt gerade vorhin bei YouTube aus irgendeinem Grund auf einen Typen gestoßen. Ich weiß es nicht, der hat angeblich 100 Patente und weiß der Kaja, keine Ahnung, ob der Ingenieur ist oder Physiker oder was auch immer. Der sagt, dieses Jahr im März plus minus 2 Monate kommt der Polsprung. Das hätten also die Wissenschaftler herausgefunden. Ja. Und Polsprung ist halt, wenn der Nordpol und der Südpol Pole tauschen Ja, ich weiß, Magnetumkehr, da gibt's. und dann ist dagegen ist alles das, was wir die letzten 2 Jahre hatten, also das ist der Untergang der Zivilisation. Danach müssen wir uns auch nicht mehr um die Klimakrise kümmern, weil dann ist erstmal Ja, alles die erstmal platt. These. Aber also so nach dem Motto. Er weiß es, aber sonst hat es keiner rausgefunden. Ne? Das ist wohl auch so einer, der Das, irgendwie, ja, aber das ist, also da gibt es immer so Grenzlinien zwischen freakigen und nicht freakigen Leuten. Ich habe jetzt bei den Leuten, die sozusagen jenseits der Physik Literatur machen, haben wir ja auch einen im Mauernläufer, den Bojowald. Das ist ein Quantentheoretiker. Den kannte ich übrigens auch aus der Verlag, mit dem habe ich mal zusammengearbeitet in wissenschaftlichen Publikationen. Und ich fand das total witzig, den jetzt im Mauerläufer wieder zu sehen. Ja, der hat mal eine Einleitung, den habe ich auch mal im Zusammenhang mit einer Einleitung zu einem Buch von Roger Penrose, der inzwischen einen Nobelpreis gekriegt hat vor ein paar Jahren und dessen erstes berühmtes Buch, The Emperor's New Mind, ich zur Übersetzung für unseren Verlag entdeckt habe und mit dem zusammengearbeitet habe. Und Also dann wenn finde ich diese Penrose nichts sagt, Beziehungen. mit wem Penrose nichts sagt, also ich glaube, das ist von Penrose, der sagt, der Geist ist eine Hirnfunktion. Das ist der, ne? Ja, der hat so eine materialistische Auffassung vom Geist und hat aber so einen materialistischen Platonismus. Ah, das geht jetzt schon wieder zu weit. Der Penrose versucht, meines Erachtens nicht so, ja doch, er versucht, die relativistische Zeitdehnung und Längenverkürzung als eine Drehung, als eine Perspektive, als eine geometrische Eigenschaft des Raumes zu beschreiben und nicht als der ist so ein Physiker, der versucht, hinter den Formeln einen Vorgang, einen Begriff zu entwickeln, ja, Also er dass man sagt, das dass das praktisch qualitativ verstehen kann. nur eine perspektivische Verzerrung ist und keine reale Verzerrung. Ja, der sagt, es ist eine perspektivische Verzerrung, der erklärt das dann als eine Drehung, damit er nicht immer neue Dimensionen in den Raum einführen muss. Das ist eine physikalisch-technische Seite davon. Ich finde den Penrose interessant, weil er sich ernsthaft um ein begriffliches, also nicht nur ein Formelverständnis, sondern um ein begriffliches Verständnis Aber bemüht. kannst du Das mal, hat mich an dem Penrose wahnsinnig gereizt. das hat mir während meinen Studien Und auch schon mal jemand gesagt, das, was du vorhin angedeutet hast, dass die Physiker zu den Mathematikern gehen und sagen, zeigt mal ein paar Formeln her, ja, so nach dem Motto, woran arbeitet ihr denn gerade? Und dass dann die Physiker überlegen, auf welche physikalische Realität sozusagen die Formeln passen könnten. Das fand ich schon ja, verhältnismäßig. ich Also bin, so, ich, so hat mir ich. das jemand beschrieben. Aber halt, ich wollte noch eine Frage dranhängen. Und zwar, du hast ja gesagt, dass es Ideen gibt oder auch fiktionale Konstruktionen außerhalb von der Science Fiction, die sich dann physikalisch bewahrheitet haben. Also, dass etwas wirklich Ja. ist. Hast du da mal ein Beispiel für? Ja, da bin ich zu Hause. Ich habe als Theoretikerin in der theoretischen Quantenfeldtheorie, ich muss jetzt mal richtig stinken als Ja, Physikerin, richtig, richtig vom eine Leder ziehen. Diplomarbeit Ja, gemacht das und bin da auf das Problem gestoßen, dass wenn man versucht, Teilchen und Antiteilchen wirklich getrennt zu beschreiben, wo halten die sich auf, wie viel Energie haben die und so weiter. Wenn ich das versuche in einem klassischen Modell, in meinem Fall heißt das klassische Modell Dirac-Gleichung, das ist der Mensch, der übrigens für die Mathematik die Grundlagen der Funktionalanalysis gelegt hat. Also da ist es umgekehrt gegangen, da sind die Formeln von der Physik auf die Mathematik gekommen. Dieser Herr Dirac hat eine Gleichung aufgestellt. Mit einem anderen Herrn, mit zwei anderen Herren zusammen kann man daraus dann ausrechnen, was passiert, wenn ich einen Elektronenstrahl auf ein Riesenpotenzial schicke, sodass die Elektronen zerplatzen in irgendwas und dann ein Pärchen aus Positron und Elektron entsteht. Und das Witzige, was meine Rechnung ergeben hat, ist, dass dieser Zerplatzungseffekt ein Feld erzeugt, das alles dominiert und uns die Vorstellung, der hat eine Bahn oder einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Energie, verloren geht in der quantentheoretischen Unschärfe. Also Heisenbergs Unschärfe wird das Hauptereignis und die klassische Vorstellung von Bahn oder Ort oder oder Zeit, die wird einfach aufgelöst. Das ist nur noch ein Schmutzeffekt gegenüber dem eigentlich ursprünglichen Unschärfe-Randeffekt. Und solche Überlegungen anzustellen, so was ich jetzt gemacht habe, das macht der Penrose eben mit der Zeitverkürzung und mit der Zeitdehnung und der Längenverkürzung in der Relativitätstheorie. Da versucht er das begrifflich zu verstehen. Und der Bojewald setzt sich mit diesen Interpretationen auseinander und hat im Mauerläufer eine Geschichte erzählt, die erstmal gar nichts mit Physik zu tun hat, sondern mit der Kommunikation in der Scientific Community bei der Lindauer Nobelpreisträgertagung. Ja, womit sich wieder der Kreis auch zu Penrose schließt. Das ist die eine Gruppe der Physiker und die andere Gruppe der Physiker, die wirklich auch begrifflich, die gar nicht philosophisch sich fühlen. Zu denen gehört der ehemalige Präsident der Kaiserslauterner Technischen Universität, mit dem mein Mann und ich befreundet waren. Und der hat ein Lieblingsgedicht aus meinem Band gehabt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Das ist ein echt physikalisches Gedicht. Das heißt Pendel. Sagst du mir die Seite? Ja, das habe ich mir sogar rausgeschrieben. Das habe ich natürlich nicht. Vielleicht bin ich schneller als du, Ich wer weiß. Ist es im vorderen Bereich? glaube, es ist ein physikalisches Gedicht und heißt Pendel. Balance. Aber jetzt habe ich den Vorführeffekt. Ah, Pendel, Ja, 86. lies es mal, wenn du es hast. Okay, also. Pendel. Genau, so ist es. Schwer schwingt das Pendel, Impuls der Zeit, unaufhaltsam. Und ich sehe in ihm die Zeit unaufhaltsam in der Schwere schwingen. Ja, das ist ein Text, der ist wohl ein bisschen an mir vorbeigegangen. Bitte? Der Der ist ein Text ist wohl ein bisschen. bisschen an mir vorbeigegangen. Ich lese Also, ihn dir noch mal vor, wie ich ja. ihn lese, ja? Ja. Wenn du magst. Ja, klar. Pendel. Schwer schwingt das Pendel, Impuls der Zeit, unaufhaltsam. Und ich sehe in ihm die Zeit unaufhaltsam in der Schwere schwingen. Das Ja, ist. ich kenne ja praktisch nur das Foucault'sche Pendel, mit dem er Ja, das praktisch ist es doch auch. die Erddrehung Ja. nachweist, ne? Also das Pendel bleibt auf einer Linie, während sich die Erde unter dem Pendel wegdreht. Genau, und malt dabei eine Rosette. Und es ist Ja. irgendwie unaufhaltsam steht. Dieses Verändern und Bleiben, das ist in dem Pendel einfach, das ist für die Physiker halt der Hinweis auf die Erddrehung. Und, aber das ist ein sehr physiknahes Gedicht. Also die Begriffe der Physik beim Foucault'schen Pendel sind Schwere und Bewegung. Ja. Wobei ein bisschen Reibung hat es ja schon. Es sei denn. Ja, sonst wäre es keine Lyrik. Also ich, Ja. das ist ja keine physikalische Publikation. Das ist immer so, die Physiker, ja, von Reibung abstrahiere ich jetzt mal. Ja, unser ganzes Leben ist Reibung. Wollen wir mal das Spiel umdrehen? Ich werfe dir mal ein Gedicht zu und du liest es und wir unterhalten uns drüber. Ja, Und zwar, gerne. du fängst ja an mit den Heidelberg-Gedichten. Und Ja. mir hat vor allem die zweite Teil von dem auf Seite 21 gefallen. Das Loblied, nein, das ist es Nein, das Herr Heidelberg Loblied. im Heidelberg im Herbst, Seite 21. Ich muss meine Brille aufsetzen, ich sehe Ja. sonst nichts. Es ist ganz furchtbar. Ja, Heidelberg im Herbst, für den Oliver jetzt gelesen. Sonne und Himmelsblau über Hölderlins Heidelberg im Herbst. Sommermittag und Winternacht vor dem goldenen Oktober und der frostigen Ruhe im kalten Jahr. Und die Menschen frieren nach Gerechtigkeit und Sonne und Himmelsblau. Willst du es noch mal lesen? Ich kann es nochmal lesen. Heidelberg im Herbst. Sekunde. So, Heidelberg im Herbst. Sonne und Himmelblau über Hölderlins Heidelberg im Herbst. Sommermittag und Winternacht vor dem goldenen Oktober und der frostigen Ruhe im kalten Jahr. Und die Menschen frieren nach Gerechtigkeit und Sonne und Himmelsblau. Ich fand einfach diese letzten drei Zeilen und die Menschen frieren nach Gerechtigkeit und Sonne und Himmelsblau. Ja, das hat mich irgendwie. Ja, mir ist Heidelberg als Hölderlinstadt gar nicht so präsent, sag ich mal. Ich bin jetzt auch kein Hölderlin-Experte zugegebenermaßen, weil man weiß, Ja, ich. Lahr ist er glaube geboren, ne? Ja. Und in Tübingen hat er sein, ja, wie soll man sagen, war er untergebracht und ist dann dort gestorben. Aber Heidelberg hat ihn, war er da Hauslehrer oder Ja, welche? also Heidelberg hat viele Romantiker zeitweise versammelt, also. Und Hölderlin ist sicherlich durch Heidelberg gekommen. Jedenfalls gibt es in Heidelberg sehr viele Bezüge. Ein Hölderlin-Bänkchen, Hölderlin-Weg. Dann gibt es auch ein Hölderlin-Gedicht über Heidelberg, das ich. Bitte. Aber gewohnt hat er da nicht, oder? Oder? Also seine Lebensorte, einer der wichtigen Lebensorte war er nicht, aber Hölderlin ist ja überall rumgezogen und ich habe mich jetzt nicht darauf vorbereitet, den Bezug von Hölderlin und Heidelberg, den würde jetzt Ja, der weil du Michael in fast Buselmeier jedem oder zweiten Gedicht kommt so er jemand irgendwie wissen. gefühlt. Er kommt in jedem zweiten Gedicht gefühlt vor, also in jedem zweiten oder ja, nur gefühlt, nicht wirklich. Ja, Hölderlin hat den Garten. Also Heidelberg ist ja eine unglaublich romantische Stadt. Dieses Stadtbild, Fluss, auf der einen Seite ein Hügel, auf der anderen Seite ein Hügel, der eine Seite des Hügels hat den Label Philosophenwegseite, ja. Und dann guckst du, wenn du auf die alte Brücke guckst, siehst du rechts das Schloss mitten in Wäldern stehen, was total idyllisch ist. Heidelberg ist ja auch eine Touristenattraktion, gerade wegen der Idylle. Und dann kommt noch hinzu diese Studenten, Kultur, ja, studentisches Leben mit dem berühmten Heidelberger Karzer, den ich übrigens erst Jahrzehnte nachdem ich in Heidelberg lebte, gesehen habe. Der ist ganz witzig anzugucken. Und dann ist, wenn man in Heidelberg lebt, interessant, dass in der idyllischen Altstadt unglaubliche Stimmungswechsel sind, weil da gibt es so eine Nebelblase manchmal, dann ist es relativ dunkel, weil es ein enges Tal ist, wenn man in der Altstadt lebt. Und die Stimmungswechsel sind ähnlich dramatisch da in Heidelberg wie bei uns am Bodensee, weil es die Neckarmündung in die Rheinebene ist und das ist von dem Kleinklima her ein wirklich sehr wetterwendisches Eckchen. Ja, da hast du dir sozusagen ein ähnliches Wetterumfeld hier gesucht, ja. Also der Bodensee, Ja, wir sind in der Überlingen gelandet, weil wir Heidelberg am See wollten. war. Und das war Nicht dann Fluss, der aber gleich mit Kompromiss. See und auch mit Schloss und mit allem, ja. See mit Doppel-E, also Sehnsucht. Ja, genau. Oder aber auch mit H, weil es was zu sehen gibt. Genau. Jetzt habe ich noch eins, und da können wir dann vielleicht ein bisschen über Medien reden. Auf der Seite 33, das Kriminalgebiet. Du hast ja häufiger so Ja. Gebiete, wo du, wie soll man sagen, so ein bestimmtes Satzmuster wiederholst oder permutierst und umdrehst und so weiter. Und das hat mir Ja, sehr gut genau. gefallen. Also bitte das Kriminalgedicht. Oder soll ich mal anfangen und dann du? Ich habe auch. Also du kannst vor mir lesen, dann bist du nicht Ich, belastet dann von bin der ich nicht immer, muss ich nicht immer Autorendiktion. Zweiter, muss ich nicht immer Zweiter sein. Ich Kriminalgedicht. lese nach dir. Genau. Kriminalgedicht. Der Richter, der seine Frau erstochen hatte, beging Selbstmord. Der Philosoph, der seine Frau erwürgt hatte, beging Wahnsinn. Der Boxer, der seine Frau erschossen hatte, beging Interviews. Ja, da schließe ich mich jetzt einfach an. Kriminalgedicht. Der Richter, der seine Frau erstochen hatte, beging Selbstmord. Der Philosoph, der seine Frau erwürgt hatte, beging Wahnsinn. Der Boxer, der seine Frau erschossen hatte, beging Interviews. Es ist ja, also klar, unser Bobbele, also der Boris Becker, hat ja keinen erschossen, aber im Prinzip, dann haben sie ihn ja jetzt, weil die englischen Gefängnisse zu voll waren, man muss sich das mal vorstellen, haben sie ihn abgeschoben und gleich haben sich mehr oder weniger die Medien um ihn gekloppt, an wen er jetzt seine Story verkaufen kann. Ja? Ja, Also ja. es ist schon spannend. Ja? Also das ist offenbar ein Geschäftsmodell. Und gleichzeitig habe ich was Interessantes mitgekriegt, und zwar der O.J. Simpson, ja, also an den wir uns alle noch, also wir Älteren, hätte ich jetzt beinahe gesagt, uns Ja. erinnern, also die Vor-Smartphone-Generation, also der, was war er, war Footballspieler, ne, ursprünglich. Auf jeden Fall gab es einen riesigen Prozess, dass er eben seine Frau und deren Lover umgebracht haben soll und so weiter und so fort. Er wurde dann, glaube ich, aus Mangel an Beweisen oder auf jeden Fall wurde freigesprochen. Und dann hat er einen Buchdeal wohl gehabt und hat gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch, das passt zu unserer Fiktionalitäts- und Physikdiskussion von vorhin, und zwar If I Did It. Also er hat ein Buch geschrieben, If I Did It. Und dann, aus irgendeinem Grund ist das nicht rausgekommen, aber im Zivilprozess ist er schuldig gesprochen worden, den Verwandten der beiden Mordopfer, die zu kompensieren. Und im Zuge dessen sind die Buchrechte an die Verwandten der Mordopfer gekommen. Und jetzt gibt es ein Buch. Und das ist, ich muss es mal schnell suchen, weil das glaubt man irgendwie nicht, wenn man das, Moment. Also, wenn man das Buch sieht, dann sieht es so aus. Moment, ich hab's gleich. Ich kann ja so lange einen kleinen Ja, genau, Kommentar Moment, ich machen, habe bis schon, das ich habe Musik schon, ich das. bin Ah, richtig okay. fleißig, ich habe das natürlich nicht vorbereitet. Und zwar, wenn man das Buch so auf den ersten Blick sieht, steht da I did it, Confessions of the Killer. Also er hat als Buch geschrieben, If I did it, also wenn ich es gewesen wäre, dann wäre das der Grund gewesen und es wäre das die Art gewesen, wie ich es gemacht habe. Und jetzt haben die das rausgebracht. Und wenn man das Buch von weitem anguckt, steht da, I did it. Aber da steht natürlich in dem I ist das If mit drin. Das heißt, es ist nicht mal, also die haben das so trickreich gemacht, ja, dass sozusagen, ja, ja. Und dann eben noch die Goldman Family. Ich glaube, weiß nicht, ob das jetzt der Mann ist oder seine Frau, Ja. keine Ahnung. Aber he did it, ja, also ein exklusiver Kommentar noch und so weiter. Und also das ist irgendwie schon, also es hat auch was, ja. Und ist Ja. so ein bisschen, spielt so ein bisschen eben in die Richtung, wie eben, Moment, soll ich das hier wieder stoppen, so. Ja, Er spielt der so ein bisschen in die Medienbezug, Richtung des, was du da in dem Gedicht aufgreifst, ne? ja, das hat auch eine ganz physiknahe Begebenheit bei diesem Prozess. Und zwar ging es um Handschuhe. Ah ja, genau. Und die Handschuhe wurden eingebracht und es wurde irgendwie überhaupt nicht angemessen berücksichtigt, weil in dem ersten Moment, also der Simpson hatte einen so guten Verteidiger, dass er die Wahrnehmung der Gläubiger davon abgelenkt hat, dass die Sache mit den Handschuhen gar nicht gepasst hat, weil die Handschuhe, der hat so gemacht, als hätte der Simpson die Handschuhe gar nicht anziehen können, was aber ein Fake war. Und ich erinnere mich an Ging, glaube ich, auch um diesen die Prozess Anerkennung noch von sehr Beweisen. genau, wie mit den Indizien, Beweisen Ja. umgegangen war. Das war eine reine Überzeugungsschlacht. Wer hat die unterhaltsamere Rhetorik sozusagen in dieser Show? Das war irre. Also wurde damals schon live im Fernsehen übertragen. Ja. Ich weiß gar nicht, wann das war. Frühe 90er, späte 80er. Also ich Ich glaube, es glaube war während meiner vor den Studienzeit jetzt. 90ern, aber das War das vor ist jetzt ja meiner. auch nicht so, Ja, das müssen wir so jetzt wichtig. gerade mal schauen. Also das Buch ist rausgekommen 2007. Aber wie auch immer, ja. Also wir erleben ja auch im Augenblick im politischen Diskurs so irrsinnige Geschichten, ja. Also zum Beispiel, wenn man Techniker fragt über die Situation mit den E-Autos. Heute habe ich in Nachrichten gesehen, ein LKW mit Elektroautos hat von mittags bis wann weiß ich über Stunden gebrannt und das Zeug zu löschen ist extrem schwierig. Du kriegst das nicht los. Weil das ist Batterienphysik, ja, also da fließen dann Ströme. Das kannst du nicht verhindern, dass sich eine Batterie entladet, wenn die kurz geschlossen wird und mit Wasser wird die kurz geschlossen oder wenn da was verschmilzt im Feuer wird die kurz geschlossen. Und dann kommt die ganze Energie raus und muss abbrennen, wie bei einem Brennstoff. Und du kannst es aber mit den konventionellen Mitteln nicht so leicht löschen. Das ist eine Sache, die beim Elektroauto nicht diskutiert wird, wenn man umweltfreundlich sein will. Die Herstellung der Batterien nicht. Das physikalische Grundprinzip, dass Elektroautos, dass ich dann erstmal aus Brennstoff, wir machen ja Kohleverstromung jetzt, wenn ich aus Kohleverstromung Strom mache, Ja, gut, also das ist verliere ich sowieso klar. Ein 30, habe ich Elektroauto muss nur. man, also ein Elektroauto muss man mit grünem Strom betreiben, sonst macht es keinen Sinn. Ja, das ist klar. Ja, aber auch wenn du grünen Strom, da komme ich gleich noch drauf. Ich bin jetzt erstmal bei dem Okay. Brennstoffverbrauch. Wenn ich mit Kohleverstromung Elektroautos fahre, dann habe ich ein Drittel der Energie, die in der Kohle ist, in Strom umgewandelt. Wenn ich das jetzt wieder in Bewegung umwandle, habe ich wieder nur ein Drittel. Dann bin ich schon bei einem Neuntel. Dann habe ich noch gar nicht den Prozess, wie ich die Batterien erzeuge und es da drin lagere. Da geht nämlich auch noch mal was verloren. Das heißt, Physiker wissen, wenn ich eine Energie in eine andere umwandle, kriege ich immer nur etwa ein Drittel raus. Und dreimal ein Drittel, das ist einfach Da bleibt nicht ein mehr viel übrig. kleiner Prozentsatz. Das muss man sich klar machen. Jetzt sagen alle, ja, wenn es Sonnenenergie ist, ist es wunderbar. Ja, aber die Sonnenenergie, die auf die Erde kommt, ist auch endlich. Und wenn ich dann die Boah, aber Faktoren, ich da sage ist jetzt noch mal ziemlich viel zehn. ungenutzt. Also wenn ich jetzt so, also wenn ich jetzt so von Süden auf unser Dorf zulaufe, da sehe ich, da ist noch einiges an Potenzial. Also da sind noch viele Dächer, auf denen noch nichts, Ja, das ist eine nichts Sichtweise. Die wächst. andere Sichtweise ist, was nützt mir die Regentonne, wenn nichts regnet? Also die Solarenergie ist auch endlich. Das heißt, wenn ich alle Sonnenenergie nutzen würde, wenn ich das theoretisch alle Sonnenenergie, die auf die Erde kommt, nutzen würde, dann wäre es auf der Erde dunkel. Dann würde ich die ganze Ja, aber Energie davon in redet ja Wärme gar umwandeln. keiner. So sind wandeln auch Dinge entstanden. und in Strom, ja. Wobei Also ich hab dann auch mal überlegt, im Prinzip ist ja sowieso mit Ausnahme, vielleicht sogar einschließlich, aber ich hätte jetzt mal gesagt, mit Ausnahme der Kernenergie und der Geothermie ist ja ohnehin alle Energie, die wir haben, Sonnenenergie, weil die Kohle ist ja auch entstanden dadurch, dass Pflanzen gewachsen sind und so weiter und so fort, ne? ja, aber Also über ist ja Jahrmillionen. alles, ja, also ich meine, alle Energie wird man ohnehin nie abfangen, aber wenn jedes Dach, sage ich mal, Solarkollektoren hätte, würde das wahrscheinlich schon reichen. Ja, und da, Wenn das ist jedes, die einzige wenn. Stelle, wo ich der FDP vertraue, dass sie das irgendwie hinkriegen, dass die Leute gierig genug werden, dass jeder sich so ein Solarding aufs Dach pflanzen will, ja? Dass man die nicht mehr dazu zwingen muss, sondern dass sie das wollen. Ja, ja gut, das Ich will. E-Auto-Dilemma, ich lese da auch andere Dinge dazu. Das E-Auto-Dilemma werden wir nicht zwingend lösen. Ich weiß nur, ich führe mit einer Verwandten auch ständig oder habe immer mal die Diskussion von brennenden E-Autos. Und es ist wohl so, dass konventionelle Autos viel häufiger brennen als E-Autos. Also Ja, insofern, klar. Ja, klar. Ich ja, bin also die brennen auch, ja. Und da brennt auch einfach. das ganze Öl aus dem Tank. Also ich weiß nicht, ob man die so leicht gelöscht kriegt, aber wahrscheinlich, wenn das Benzin mal brennt, dann brennt das auch erstmal. Also ich bin Bahnfan, weil Ja. die Bahn löst das Problem sehr gut, weil du hast relativ wenig Verluste und Ja. mit dem Bahnverkehr, mit der Elektrifizierung völlig perfekt, auch Ja. physikalisch perfekt. Eben, du hast auch in einem Elektromotor, Nahverkehrsregelung. also in einem Elektromotor, also wenn jetzt das Auto, sagen wir mal so, wenn das Auto mit Kohle fahren würde, würde ja im Motor immer noch, also wenn es keinen, also oder wenn wir die Kohle verflüssigen würden oder Hat es was auch immer. gegeben in der Nachkriegszeit, Ja, eben, Holzvergaser. hat es gegeben, weiß ich, ja. Wusstest du übrigens, dass mit die ersten Autos gibt? Es gibt ein E-Auto von 1928 oder so, ja. Also da gab es schon die Ja, ersten das wusste E-Autos. ich auch. Also wie auch Aber immer, wenn man da weitergemacht hätte, wären wir heute du, vielleicht. mir geht's eigentlich gar nicht so sehr um das Ja, E-Auto, ja oder nein, pro oder con. Mir ja. geht's darum, wie diskutiert wird. Ja, Es das wird ist nämlich klar, so ja. diskutiert, als gäbe es unendlich viel Sonnenenergie und unendliches Wachstum und unendliche Möglichkeiten. Und was mir als Physikerin immer sehr bewusst ist, ist, wenn man sich etwas überlegt, was man gerne machen möchte oder tun möchte, dann gehört da meines Erachtens auch zu, dass man weiß, auf welchem Boden man steht. Na. Oh ja, zu diesem Thema meine ich dann, mit einem Gedicht am besten sagen zu können, was ich denke, dass man Bodenhaftung nicht verliert. Da gibt Ja. es ein Buch, Gedicht, das heißt Bodenlosigkeit, das ist auf Seite 79. 79. Darum geht es mir. Und das hat nichts mit politischen Ich bin Stellungnahmen im immer Einzelnen zu für das tun. fundierte, faktenbasierte Diskutieren, da bin ich immer. Ja. Immer dafür. Also. Ja, fang du doch mal. Bodenlosigkeit, Ja. den Boden, der uns trägt, Tag ein, Tag aus, treten wir mit Füßen und merken es nicht, bis der Boden durchgelaufen und zerkratzt uns den täglichen Dienst versagt. Ja. Ich lese auch mal. Bodenlosigkeit. Den Boden, der uns trägt, Tag ein, Tag aus, treten wir mit Füßen und merken es nicht. Bis der Boden durchgelaufen und zerkratzt uns den täglichen Dienst versagt. Ich habe dann manchmal noch das Gefühl, es gibt da noch Leute, wenn der Boden schon weggebrochen ist, dann denken sie sich einen. Ja, ja, Und ja. laufen trotzdem auf dem, ja, den sie sich gedacht haben. Ja, Ja, ja. das ist dann, also die Leute, denen begegnet man dann bei Twitter, ja. Also Ja, da bin ich ja. jetzt auch gerade so einem Software-Menschen begegnet, mit dem ich über Sprachwandel diskutieren wollte. Und er erzählt er mir irgendwas, wie Sprachwandel funktioniert, wo ich sage, du, ich rede dir auch nicht rein, wenn es ums Programmieren geht, aber du hast einen Sprachwandel wie eine Maus von einem AKW, ja, also keine, Ja. ja. Ja, und dann sage ich, also auf dem Niveau brauche ich gar nicht zu diskutieren. Da sagt er, ja, siehste, so ist es mit euch. immer wenn ihr keine Argumente mehr habt und so weiter, dann muss ich einfach sagen, Junge, du hast einfach keine Ahnung. Ja? Also er sagt, Sprachwandel kommt, wenn ein Vorschlag gemacht wird und die Mehrheit sagt, so machen wir es. Ja, das ist seine Idee, wie, also man hat irgendwie, man hat Mittelhochdeutsch gesprochen und dann hat mal einer vorgeschlagen, Mensch, Leute, Hochdeutsch wäre doch viel besser. Ja, ich habe hier mal eine Wortliste vorbereitet und dann haben die abgestimmt und haben sie gesagt, gut, dann sprechen wir ab jetzt Hochdeutsch. Ja, nee, ja, logischerweise funktioniert es nicht so. Ja, und irgendwie, Wie denkst du, dass Sprachwandel funktioniert? Was ist die Differenz zwischen euch? also es gibt natürlich enorm viele Mechanismen von Sprachwandel. Sehr schön kann man das am Englischen nachvollziehen. Ja, das ist ursprünglich ein westgermanischer Dialekt und der ist dann auf diese Insel gewandert. Und da sind mal irgendwie die Dänen eingefallen und mal die Norweger und dann noch die Normannen. Und dann waren zwischendurch die Römer da und dann sind irgendwie die Kirchengelehrten gekommen und dann sind irgendwann die Wissenschaftler gekommen. Und alle haben sie Wörter mitgebracht. Ja? Also man hat dann zum Beispiel sowas wie Pig, ja, das ist sozusagen der germanische Ausdruck für das Schwein. Und dann sagt der Franzose sagt dann Pork, ja. Und dann ist das Pig das lebende Schwein. Und sobald es Fleisch ist, ist es Pork. Ja? Und deswegen hat zum Beispiel das Englische so viele Wörter, weil sie, oder zum Beispiel, ich habe das Wort Haus, ja, das ist ganz überraschenderweise in ziemlich, also im Deutschen und im Englischen auch noch dasselbe Wort, ja, wird nur anders geschrieben. Und dann kommen die Franzosen und sagen Maison. Und dabei weil der französische Besatzer halt in einem Herrenhaus gelebt hat, ist das Herrenhaus jetzt Mansion, ja. Und das Haus, das normale Haus ist halt ein Haus, ja. Und deswegen gibt es dann, im Deutschen musst du dann halt Herrenhaus sagen. Ja? Und deswegen hat das Englische viel, viel mehr Wörter als also Wörter als das Deutsche, während das Deutsche sich mit Komposita behilft. Ja? Und im Englischen kann man das super feststellen, dass sich aus diesen Einwanderersprachen, also immer wenn wieder so eine Welle kam, hat sich offenbar eine Art Pidgin gebildet. Ein Pidgin ist immer eine Sprachvermischung ersten Grades, also von, wie soll man sagen, also Ja, der Humboldt hat ja also deshalb die sozusagen, Indianersprachen jeder kommt mit untersucht. seiner Sprache und dann bauen die gemeinsam so. Und sobald dann jemand das als Mutter, dieses Pidgin als Muttersprache spricht, also aufwächst und dieses Pidgin spricht, also nicht das fusioniert, sondern in diese Sprachgemeinschaft reingeboren wird, dann nennt man es ein Kreol, ja. Und im Prinzip hat man im Englischen ein ständiges Recycling zwischen, oder ein ständiges Oszillieren, würde der Physiker sagen, zwischen zwischen Pidginisierung und Kreolbildung hin und her. Und der Sprachwandel, und dann natürlich im Englischen ist es auch so, und das ist der Grund, warum das Englische rechtschreibtechnisch und aussprachetechnisch so behämmert ist, ja. Ist einfach das, dass die Schreibung einfach immer gleich gelassen haben im Wesentlichen, seit Chaucer oder seit irgendwas, ja, und aber einfach die Aussprache geändert haben, aber einfach also im Endeffekt ist wie Chinesisch. Ich habe einfach ein Zeichen, eine Buchstabenkette und ich ändere einfach die Aussprache mit der Zeit, ja. Oder im Englischen, im Chinesischen ist ja so, die Chinesen, wenn sie schreiben, die können sich alle gegenseitig lesen, aber wenn sie das vorlesen würden, was ein Chinese kann, die Zeitung nicht vorlesen. Weil er Also bei manchen ist Zeichen weiß, was sie heißen, aber er weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ja? also es gibt Und, mir aber wie fallen in gesagt, deinem also, in und das ist die Art, unter anderem, wie Sprachwandel dann funktioniert. Also manchmal ist, und das ja. war dann so, dass immer der Dialekt, der im Königshaus gesprochen wurde, das war dann immer die Art, wie man es richtig ausgesprochen hat. Ja, und wie man es halt geschrieben Höfliche Sprache, hat man ja. höfische Sprache und wie man es geschrieben hat man einfach gleich gelassen. Und dadurch kommt diese Schere zwischen Schreibung und Sprache. Und das ist natürlich der andere Mechanismus des Sprachwandels, dass natürlich die Sprache des Herrscherhauses oder der Herrschenden oder der Regierung oder wie auch immer, dass die sozusagen einen gewissen Nachahmeeffekt erzeugt, auch über solche Institutionen wie Universität und Kirche und so weiter und so fort. Ja. Ja, hier piekst du mich natürlich an mit meiner Arbeit im Englischen. Ich habe ja bilingual gearbeitet in meinem Berufsleben im Verlag, mich sehr viel mit Übersetzen beschäftigt. Mir ist Folgendes aufgefallen in dem Zusammenhang. Was der Informatiker sagt, das kann man in Brasilien beobachten. Da gibt es einen Fernsehsender, Globo, der sollte jetzt weiß ich nicht, der hat das Brasilianische, wie es im Südbrasilien gesprochen wird, bekannt, sollte als einheitliche Sprache über Brasilien kommen. Wenn man nach Portugal fährt, kann man mit der Schriftsprache überall durchkommen, aber die Aussprache ist je nach Provinz verschieden. Also mit einem brasilianischen Portugiesisch das vereinheitlich ist, nach Globo, nach Portugal zu fahren, geht gar nicht. Einen ähnlichen Effekt für Luthers Bibelübersetzung, weil in den Flugblättern, die rumgefahren sind, wo Luther seine Aufrufe gemacht hat, sprach er diese Bibelübersetzungssprache, diese einheitliche Sprache. Oder im Italienischen hat die göttliche Komödie so gewirkt, also sprachnormativ sozusagen. Der Humboldt hat deine Sicht. Der hat gesagt, in der Sprache äußert sich Kultur und da muss man gucken, wie die Sprachbildung passiert. Nochmal im Englischen, wenn man im Englischen das Wort Window sieht, denkt man im Deutschen selten an das Bullauge. Aber das O ist ein Das ist Auge und Windauge, das ist das Windauge ja. und wir haben das gleiche Auge im Bullauge, im Schiffsfenster. Ja. Und das sind so Sachen, die ich total spannend an der Oder Sprache auch finde. spannend zum Und Beispiel, was ich. die Wand, ja, ist eine dünne Wand, denn ursprünglich waren das, weiß ich, Weidenstecken, ja, und dann hat man Ja, Weiden-Dings da drin und hat Lehm dran eigentlich gemacht. waren es nur Löcher wie eine Pupille. Ja, genau, nee, aber Anfangs bei in einer den Wand hat es. Langbauten waren, in den Pfahlbauten waren es erst Löcher, dann mit Fell überspannte, dann wurde das Fell immer dünner. Ja. Dann, wie gesagt, auch diese Und irgendwann Reisigsachen. hatte man ein Glas, Und nee, das aber O auch ist das Glas aber hat. dieses schwarze Auge im Haus Ja, sozusagen, die genau. Und Pupille. genau, und das die Worte Wand und Mauer ist genau dasselbe. Ja. Die Germanen haben halt Ja. aus Weiden irgendwie irgendwelche eben Wände geflochten und haben Brücken Gewundenen Sachen eingeschlossen. gemacht. Und dann kamen die Römer und haben Ziegel gebrannt und Mauern aufgebaut. Und darum haben wir Ja. heute noch das Wort Wand für eine dünne Innenmauer, sage ich jetzt mal, eine Innenwand und eine Zimmerwand. Außenmauer. Ja, also Zimmerwand das, sagen wir und nicht ja, wir sagen Zimmermauer, Zimmerwand und deswegen. Außenmauer. Wir sagen nicht Ja. Außenwand und Zimmermauer. Ja, also Ja. Aber also das ich finde sind halt Arten, wie Sprachwandel passiert, aber der passiert, ich meine, Luther hatte ja nicht in dem Sinn die Macht, das jetzt irgendwie durchzudrücken, sondern das ist einfach passiert. Ja? Genauso ein wie Luther, das habe ich jetzt kürzlich gelernt, Selbstorganisationsprozess. wie Luther das Christkind eingeführt hat, weil er nicht mehr wollte, dass irgendwelche Heiligen die Geschenke bringen, sondern er wollte, dass Jesus, das Jesuskind die Geschenke bringt, dass dann aus dem Christkind ein feminines Engel-Dingsbums wird, im weißen Kleid. Das hatte Luther vielleicht glücklicherweise nicht mehr erlebt. Ja, das wäre jetzt nicht so zwingend in seinem Sinn gewesen, Jesus zum Crossdresser da zu machen. Ja. Aber ja, also wie auch immer, also ich glaube, so kulturelle Prozesse werden halt von Sprachprozessen begleitet. Und insofern macht es natürlich schon Sinn. Also die feministische Literatur oder Sprachwissenschaft ist ja wirklich aus den 60er, 70er Jahren hat es ja angefangen. Und ja, man wird halt sehen, ja, also die eigentlich revolutionären Leute, die sprechen ja noch in einer Art und Weise, die kümmern sich nicht mehr um Doppelpunkte und Sternchen und so, da sind die schon längst drüber weg, ja, also während sich die CDU noch und die AfD an den Doppelpunkten und an den Sternchen abarbeiten, gibt es ja Leute, die schon komplett anders reden. Ja, die sagen dann die Protesti und oder Bitte, Protesti oder die? so. Ja, Die statt Protest. ich weiß jetzt nicht genau. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig. Also zum Beispiel kann einen realen Satz kann ich zitieren, dass jemand sagte: Ich habe jetzt einen Mitbewohner. Eine? Mitbewohner. Ja. Und das ist eben einfach eine geschlechtsneutrale. Also. Also so habe ich das verstanden. Wenn ich es falsch verstanden habe, bitte ich um Kommentare unterhalb vom Video oder Blogbeitrag oder wo auch immer, Ja. Ja, im ja. Podcast oder wo auch immer. Aber also das sind ja momentan Vorschläge, die sind zur CDU und AfD noch gar nicht durchgedrungen. Ja. Ja, ich denke, dass die Sprachpragmatik da das bestimmen wird, weil diese Ja. ganzen AutorInnen und ich warte noch auf den auf die AschenbecherInnen, Ja, wer weil weiß, es ne? der Aschenbecher heißt, also das grammatische Aschenbecherer Genus. Und ich warte auch auf das generische Feminin, und Aschenbecherin. auf das generische Femininum, da warte ich auch noch drauf. Aber ich benutze gerne so Sachen wie sich erfrauen oder Ja. ja, also Machen wir es gibt manchmal den einfach Spaß. Sprachspielereien, die man daraus entwickeln kann. Ja. Und ich glaube, dass diese Moden, dass dieses Gendern eigentlich eine Sprachmode ist, das ist ein bisschen aufgesetzt. Das spricht man im Alltag miteinander doch gar nicht. Ja, Das ist weiß ich nicht. Es gibt Menschen, die aus der sprechen so. Parole ist es Es, doch na, eher nein, es draußen. gibt doch, es gibt Menschen, die sprechen so. Ich habe jetzt das erste Mal in der Tat so eine I-Form gehört, wo eine Journalistin, eine andere Journalistin interviewt hat, die aus Lützerath berichtet hat. Und die hat dann irgendwie gesagt, die Protestis oder die, ich weiß nicht mehr Ja, genau, was klar. sie gesagt hat, aber sie hat so eine I-Form verwendet. Und es war in der Tat das erste Mal, dass ich das irgendwo in den normalen Medien mitgekriegt hätte. Also es gibt definitiv Leute, die so sprechen. Aber das sind eher, wie hat man das früher genannt, Gruppensprachen momentan. Jetzt mache Ja, ich mal einen Versuch. Ich habe gerade ja eine genau, mach Zeile mal einen ge Versuch. Ich habe gerade ein Gedicht gefunden, wo eine Innenform eingebaut werden könnte. Oh Auf Seite 83. Was bleibt? Auch passt sogar auch mit der Sprachkonstanz. na Was dann. bleibt? Wer gestern gelebt hat im Stimmenklang der Geschichte, selbstlos verstummend in der Hingabe gegen die Macht des Geldes zum Glück hin, das gewusst werden will, weiß, dass das Leben nicht bleibt und ruft den Nachgeborenen innen zu, was bleibt? Deshalb habe ich das Gedicht gerade gesehen. Ich wollte ein generisches Maskulin. Ja? Und das Also ich mache mir funktioniert manchmal, nicht. Damit kannst du keine Lyrik machen. ja, also in literarischen Texten, also es gibt ganz viele Leute, die in Sachtexten gendern und in literarischen Texten nicht. Das ist so, Oh, ich mache mal einen wenn Goethe literarischen heute Gendern. eine Erzählung lesen würde oder Werbesprache hören würde, der würde auch den Kopf schütteln und würde sagen, was sprechen die da? Ich mache mir manchmal bei Twitter den Spaß, wenn irgendjemand gegen das Gendern motzt und es ist zum Beispiel ein Herr Müller, also er heißt jetzt Fritz Müller, der sagt, aber Frau Müller, das können Sie doch nur so nicht sehen. Da sagt er, ich bin aber nicht Frau Müller, sagt er, ach, dann sage ich, ach, Sie stört es also, wenn man Sie mit dem falschen Geschlecht anspricht. Das irritiert mich jetzt, weil die Frauen soll es offenbar nicht stören, ja, und die Leute, die sich als geschlechtsneutral auffassen, auch nicht. Also, Ja, also, aber das werden wir beide jetzt hier nicht lösen. Es gibt da nee, verhältnismäßig aber viele. Also das Englische macht es natürlich verhältnismäßig cool, ja. Die sagen halt the physicist und dann kommt mal he und dann mal she, ja, immer abwechselnd. Das stelle ich mir jetzt auch anstrengend vor, He weil or she, ja. dann denke ich halt manchmal, ob das dann nicht manchmal verwirrend ist, dass man dann denkt, ist jetzt von jemand anders die Rede, aber es ist dann immer the physicist und dann, solange von dieser Person gesprochen wird, ist es dann she und wenn dann jemand anders kommt, was weiß ich, the biologist und es ist dann wieder he und dann der nächste Wissenschaftler ist dann wieder she. Das könnte auch eine Lösung sein, ja. Lustig war es, wie es in der DDR-Grammatik geregelt ist. Da haben wir das mal gelernt. Und zwar, das stand wirklich in der offiziellen Grammatik des DDR-Deutschen sozusagen. Und zwar Beispielsatz. Unser Lehrer, Frau Müller, ist krank. Ja? Aber unsere Lehrerin, Frau Müller, ist schwanger. Ja? Also, Wenn da der Patient schwanger ist, gab es einen Arztbericht. Ja, der Patient ist schwanger, genau. Also anders gesagt, sobald nicht oder unsere Lehrerin Frau Müller hat geheiratet, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass, ja, wie auch immer, irgendwelche alten Regelungen noch gelten, wo nur Männer und Frauen heiraten konnten oder irgendwas. Also wenn die Geschlechtsrolle thematisiert wurde, also wenn semantisch eine weibliche Person gemeint war, dann ist es Lehrerin. Wenn aber einfach die Berufsfunktion gemeint ist, ja, du sagst Generisches wahrscheinlich, ich bin Maskulin. Physikerin. Du sagst wahrscheinlich nicht, ich bin Physiker. Ja, bei mir ist es ganz witzig. Auf meinem Diplom steht, Katharina Neuser von Oettingen hat die Diplomprüfung bestanden. Hiermit wird ihm der Titel Diplomphysiker verliehen. Sag. Das ist Das steht von der Uni Heidelberg. Physikalische also Fakultät wenn auf die meinem das heute rausgeben Diplomzeugnis. würden, Und ich habe mich totgelacht. dann würden Fackelzüge zum Das Rektorat war so ziehen witzig. Und ins Land schicken. ich habe einen ganz tollen Diplomvater gehabt, der war Dekan. Und als ich dem das mit Lachen erzählt habe, war der so unglücklich, weil der hat wahnsinnig viel für Frauen gemacht. Ich war die erste Diplomantin am Institut für theoretische Physik in 70er Jahren erst. Die Physiker waren nicht sehr frauenaffin damals. Und Weiß ich nicht, ob das heute viel aber anders ist. das ist für mich so eine historische Absurdität im Sprachumgang mit Personen, ja, wenn du eine Person, aber ich habe mich jetzt gefragt, ich habe irgendwann mal ein Gespräch mit einem, ja, die nennen sich inzwischen selber Hermaphrodite. Und das hat ja den Bezug zu zum griechischen Mythos, der eigentlich sehr respektvoll mit Menschen umgeht, die weder männlich noch weiblich eindeutig zuzuordnen sind. Und für die ist es, fände ich es viel besser, wenn man einfach an allen Stellen, wo man es kann, auf die Geschlechtsidentität, die man sich zuweist, verzichten kann, die ist nicht immer sehr, sehr, sehr wichtig. Also zum Weißt du? Beispiel aus meiner Sicht, also es gibt Verhältnisse, also es gibt wirklich, also wenn Leute sagen, Gendern ist ungrammatikalisch und so weiter, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, Sätze zu bauen, ohne dass man Knacklaute verwenden muss, Doppelpunkte, Sterne, Pausen. Ja, klar. Ich kenne einen Autor, der auch massiv gegen diese Partizipial, also die Lehrenden, die Studierenden, gegen diese Partizipialkonstruktion ist, weil er sagt, die sind ja nicht dauernd am Studierenden dann dran, am Sein, ja, und so weiter. Der Und zur es gibt Lippe hat dazu einen tollen Scherz aber gemacht. man kann einfach sagen, zum Beispiel Menschen, die an der Uni studieren, fertig, ja. Und gut, Ja, ja. und jetzt dann würden dann noch manche sagen, es ist jetzt der Mensch, aber ja, und die sagen dann Wer Menschen, die an der studiert? Uni studieren, aber wie auch immer, oder Personen, es ist die Person, das muss dann reichen, ja, Personen, die an der Uni studieren. Also, und dann habe ich das zwar ein bisschen umständlicher gesagt, aber ich habe es zumindest neutral funktioniert. Formuliert und jetzt ist immer die Frage, von was für einem Text rede ich? Ja, also, Ja. und Aber was ich ich manchmal musste seltsam den. finde, ist, wenn manche von drei Männern sprechen, ja, und dann aber trotzdem gendern, dann sage ich, jetzt habe Ist ich es nicht absurd. verstanden, jetzt habe ich es nicht mehr, also, oder von drei Personen reden, die sich als Mann identifizieren, so, und dann trotzdem gendern, das verstehe ich, das habe Ja, da, guck da, mal, da, da die. habe ich es da hab ich's dann noch nicht ganz verstanden, ja, also, was weiß ich, Herr Scholz und Herr Kohl, beide PolitikerInnen, bla bla bla, wo ich dann sage, das ist jetzt unnötig, weil es sind ja zwei Menschen, die sich als Mann Ja, identifizieren. aber guck mal, die Gender haben die Person, haben sie als generisches Feminin nicht korrigiert, dass da auch der Mann drin ist. Also da Das wird es heißt ja nicht auch die mit. Maske, du weißt ja, Persona, die Maske. Ja, Ja, also das das ist ist mir ja schon das, klar, wo die hinter der Geschichte Maske kann ja herkommt. alles Mögliche sein. Aber ich muss dir noch einen Scherz erzählen von Aber dem Jürgen. das nehmen wir dann als Schlusspunkt, weil wir sind schon Ja, bei Jürgen von der 55. Lippe hat gesagt, Ja. ein Bäcker. Wenn man den gendergerecht ausdrückt, ist es ein Backender. Aber wenn der Bäcker jetzt zur Toilette geht, was ist er dann? Ja, man weiß es nie, ne? Also, Gut. du siehst, wir sind jetzt, haben jetzt eine sehr Ja, von lange 100 Hause, wir haben Parade schon gemacht. das Elektroauto-Problem gelöst, das Energieproblem, das Gender-Problem haben wir zumindest, sagen wir mal, kompetent andiskutiert. Sprachwandel haben wir kurz erklärt. Und insofern waren wir ganz fleißig. Also hier, Katja Neuss Ja, aus wir stehen Berlin, Gesang der betroffen. Nacht, kriegt man das wahrscheinlich eher bei dir, also, aber es hat eine Kann man ISBN. auch, hat eine ISBN, kann Hat man eine bestellen. ISBN 38 Ja, kann man bestellen, findet jeder im 42409. Internet. Genau, Katja Neuser Katja findet. Neuser, der Gesang der Nacht, Gedichte. Wenn ihr sozusagen noch mehr physikalisch-philosophisches, zu den philosophischen Gedichten sind wir jetzt gar nicht gekommen, müssen wir noch irgendwann mal 2 Stunden reden. Machen wir irgendwann. Katja, vielen, vielen Dank, dass du hier im Ja. neuen Jahr den Reigen der Lesenden eröffnet hast. Und ja, man Ja, sieht ich sich. danke dir auch und es war richtig, ich habe mich richtig lustig gefühlt hier. Das hat Ne? mir Spaß gemacht. Genau, so verbringen wir häufiger mal Zeit. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Wir senden alphabetische Grüße. Bye, bye.